Einen wunderschönen guten Abend. Good evening. Es ist sehr schön, hier zu sein in dieser tollen Atmosphäre. It's really great to be here in this wonderful atmosphere. Lieber Pastor, liebe Geschwister. Dear Pastor, dear brothers and sisters. Herzlichen Dank, dass wir an diesem Tag wieder bei euch zu Gast sein dürfen. Vielen Dank. Thank you so much that we can be here together with you this evening. Bevor Doran zu uns sprechen wird, darf ich ein paar Punkte zur Organisation der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem sagen. Before Doran comes up to speak, I would like to share with you a few points about the, how do you say that in English? International Christian Embassy Jerusalem. International Christian Embassy Jerusalem. Die Christliche Botschaft Jerusalem gibt es seit dem Jahr 1980. This organization has been from 1980. Sie wurde damals gegründet von etwa 1000 Christen in Jerusalem als Zeichen der Solidarität zum jüdischen Volk und zu Israel. And it was founded at that time by 1000 Christians who wanted to have a solidarity of Christians in Jerusalem. Damals haben viele Botschaften Jerusalem verlassen, weil sie auf Druck der arabischen Staaten gegangen sind. At that time, many embassies had to leave the country because they were under pressure by the Arab countries. Und da gab es eben eine Zahl von Christen, die gesagt haben, wir möchten ganz besonders dieses Zeichen setzen, dass die Juden nicht alleine sind, sondern dass es Christen gibt, die zu ihnen stehen. And so the Christians decided that they wanted to put up their tent and support the Jews and let them know that we are here for them. Mittlerweile gibt es uns über 30 Jahre und in Österreich seit dem Jahr 2004. And in the meantime, we have been in existence for 30 years and in Austria we have a branch since 2004. Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem macht sehr viele Projekte in ganz Israel und darüber hinaus. Ich möchte über zwei Schwerpunkte berichten. The International Christian Embassy in Jerusalem has many social projects and I would like to tell you about two of them. Ein erster Schwerpunkt ist Sozialarbeit und da möchte ich über die Unterstützung der Holocaust-Überlebenden reden kurz. And we support the survivors of the Holocaust as a social project. Ganz konkret haben wir als Organisation weltweit drei Häuser gekauft in Haifa, sie renoviert und dort können Holocaust-Überlebende heute leben. We have bought three houses in Haifa and we have let families from Holocaust victims settle there. Als österreichischer Zweig konnten wir dazu auch einen wesentlichen Beitrag leisten und wir haben auch einzelne Holocaust-Überlebende aus Österreich monatlich über Jahre unterstützt. And the Austrian branch was able to contribute financially to this and we were also able to support monthly Austrian survivors. Und ich möchte ganz besonders einen Dank aussprechen an die vielen Spender und Unterstützer unter den Christen in Österreich, ob bekannt oder nicht, mit deren Hilfe wir das alles durchführen können. And I would really like to publicly thank all of the Christians in Austria who have given either anonymously or known. Ich sehe das nach wie vor als ein Privileg an, dass gerade in dieser Zeit, wo wir sehen, dass Gottes Verheißungen eintreten, gerade aus Österreich dazu ein Beitrag von Christen kommt. And I think that it's really amazing to see that when God's prophecies are being fulfilled at this time, that we see so much coming from the Austrian Christians. Ein zweiter Punkt ist die Aliyah, die Rückkehr der Juden nach Israel. And the second point is Aliyah, the return of the Jews to Israel. Wir unterstützen diesen Prozess der Rückkehr aus Israel ganz aus den einzelnen Nationen. Ganz aktuell kommen etwa indische Juden nach 2700 Jahren zurück nach Israel derzeit. And we support the Jews who are scattered all over the world for them to return to Israel and concretely a group of Jews from India returned to Israel in 2012. Ja. Just now. Wir finanzieren 2700 of them returned. Und ja, 2700 Jahre. Und wir unterstützen diesen Prozess. After 2700 years. Ja. Sorry. Und wir unterstützen diesen Prozess, indem wir Flugtickets finanzieren. And we support this process by supporting them financially. Vielen Dank an alle unsere Unterstützer. And many thanks to all of our supporters. Ich habe mir erlaubt, einige Informationen auszulegen. Wir haben ein Magazin, das nennt sich Wort aus Jerusalem. We have a magazine called Words from Jerusalem. Wir senden das gerne allen Interessierten zu, die uns kennenlernen wollen. Wir tun das kostenlos. And we send this to you for those who are interested for free. Wir haben auch einen Newsletter und elektronische Informationen, um ganz einfach objektiver aus dem Nahen Osten berichten zu können. We also have a newsletter that you can have hard copy or in internet through the internet where you get the latest news. Ich habe ein paar Kärtchen ausgelegt, wer sich da gerne einschreiben möchte, kann das dann hinten abgeben, wir haben Infotische dort. We have cards that you can fill out and you can give it to us at the info table afterwards. Wir versuchen auch in Österreich unsere Stimme zu erheben im politischen Sinne. We try to raise our voice in Austria in the political arena. Ich habe schon viele Briefe geschrieben an hochrangige Politiker, Minister, Bundeskanzler. I have written letters to people in high places, ministers, um auch zu zeigen, dass es in Österreich Christen gibt, die positiv zu Israel stehen. To let them know that there are Christians in Austria that are positive towards Israel. Und es gab da zum Teil Resonanz von höchster Stelle. And there has been feedback from the highest places. Versuche auch zu Empfängen zu gehen, soweit das meine Berufstätigkeit erlaubt. And I try to go to receptions as long as I'm able to. Dann möchte ich gerne einladen zu einer Israel-Reise für, also eine kurzfristige Sache im Mai veranstalten wir. And then we'd like to invite you to an event taking place in Israel in May. Und ganz besonders zum Laubhüttenfest möchte ich einladen. And especially to the Feast of the Tabernacles. Das findet jedes Jahr statt und das sind Tausende von Christen aus der ganzen Welt. This happens every year and thousands of Christians come to Israel for this. Ja, es ist wirklich etwas Wunderbares und Sehenswertes und Informationen gibt es hinten am Infostand dann. It's really, really amazing. Information is at our table. Wir haben auch ein paar Bücher mitgebracht. We've also brought a couple of books. Es gibt hier Unterlagen darüber von Malcolm Heading über das Denken über Israel, biblische Grundlagen. And then there's books about the thinking of Israel. From the Bible's perspective. Und auch Doron Schneider hat ein Buch hier geschrieben, das ich sehr empfehlen möchte. And Doron Schneider has also written a book about Israel that I can highly recommend. Und damit bin ich schon beim Hauptredner dieses Abends. And now I'm going to introduce the main speaker. Doron Schneider ist seit dem Jahr 2000 Mitarbeiter der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem. Doron has been working with us since 2000. Er ist derzeit der Direktor für Öffentlichkeitsarbeit. And he is the director for public relations. Und als Redner in der ganzen Welt unterwegs. And he goes throughout the world speaking. Er ist auch jemand, der ganz persönlich so richtig das Leben aus Israel zu uns herbringen kann. He is someone who can literally bring the life of Israel to us. Es sind seine persönlichen Erfahrungen. These are his personal experiences und seine Kenntnis der Heiligen Schrift. And his knowledge of the scriptures. Und ich freue mich sehr, dass er zu uns nach Österreich gekommen ist und ich möchte ihn jetzt bitten, zu uns zu sprechen. And I'm very happy that he could come to visit us in Austria and I'd like to ask him to come and speak to us now. Vielen Dank. Thank you. Dankeschön. Shalom. Shalom. I greet you all with a warm Shalom from Jerusalem. Auf Deutsch, oder? Ach so, ja, ich spreche jetzt auf Deutsch. Okay. Liebe Grüße und warme Grüße aus Jerusalem. Da könnt ihr auch auf Hebräisch machen. Das, ja? Ja, das wird zu kurz. Die hebräische Sprache ist sehr kurz. Sag's. Ja? דרישת שלום חמה מירושלים. אוקיי? אתם מפשטן? אוקיי. Ich dachte, den Vortrag auf Hebräisch. Die Verse in Hebräisch, zum Beispiel Psalmen, da kann in Deutsch stehen da manchmal drei Reihen, in Israel in Hebräisch nur eine Reihe. For example, in the Psalms, when you read a verse in the Psalms in Hebrew, it's one line, and in German, it's three lines. Deswegen dieselbe Predigt würde Drittel so kurz sein. The same message would only be a third short. Also ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. I'm really happy to be here. Ich war heute Morgen schon hier und es ist ein besonderer, guter Geist hier zu spüren. And I was here in the morning and there is really a wonderful spirit here. Und ich komme aus einer Landschaft, das ein bisschen anders ist als Österreich. I come from a land that's a little bit different than Austria. Ich wohne in der Wüste. I live in the desert. Ich bin nicht so diese Kälte hier gewöhnt. I am not used to the cold here. Wir haben auch keine Heizung bei uns zu Hause. We don't even have heat in our homes. Brauchen wir nicht. We don't need heat. Wir haben zwei kalte Monate und dafür lohnt es sich, eine Heizung anzuschaffen. We have 2 months that are cold and it's not worth it to have heat for those 2 months. Also das ist schon mal ein guter Grund, nach Israel zu kommen, stimmt? It's really a good reason to visit Israel. Also, ich habe gehört, ihr macht eine Reise nach Israel auch. I heard that some of you are going on a trip to Israel. Und ich glaube, da können sich noch ein paar anmelden. And I think that some people can still join. Nein? Ach Mensch, dann mache ich extra Reklame und jetzt sagt ihr nein. Okay, wir haben vorhin ich wohne in Maale Adumim, das ist eine jüdische Stadt zwischen Jerusalem und Jericho oder Tote Meer. I live in a city between Jerusalem and Jericho and the Dead Sea. Habe ich mit noch 2 anderen Familien vor 8 Jahren eine messianische Gemeinde gegründet. And I started a messianic church there with 2 other families 8 years ago. Und die ist auch ständig am Wachsen. And it's growing. Alle wissen, dass wir an Jesus glauben. Everybody knows that we believe in Jesus. Wir brauchen unseren Glauben an Jesus nicht zu verbergen. We don't have to hide our faith in Jesus. Wir haben gute Verhältnisse mit allen Nachbarn und Freunden dort. And we have good relationships with our neighbors and friends there. Und das ist schon mal ein guter Boden für eine Erweckung dort. And this is good ground for a revival. Denn das ist unsere Vision von unserer Gemeinde, dass es einmal eine Erweckung geben wird in dieser Stadt. And that is the vision of our church, that there will be revival in our city. Dafür dürft ihr auch beten. And you can pray for this. Wir möchten Gott auch danken, dass es viel geregnet hat dieses Jahr. We're really happy that it rained a lot this year. Es hat dieses Jahr so viel geregnet, wie es seit 10 Jahren nicht mehr geregnet hat. It rained so much in this year than it hasn't rained in the last 10 years. Und Regen in Israel bedeutet immer ein Segen auch. And rain in Israel always means blessing. Es fehlen nur noch 1,5 Meter vom See Genezareth, bis er voll ist. Es fehlen noch 1,5 Meter, bis der See Genezareth voll ist. There's 1.5 meters until the Sea of Galilee would be full. Das ist keine große Sache für euch, ich weiß. Maybe this is not a big deal for you. Aber wir haben einen Süßwassersee. But we only have 1 freshwater lake. Aus dem wir alle trinken. Which we drink from, all of us. Und wenn der nicht voll wird, dann haben wir ein Problem. And if it's not full, then we have a problem. Und die letzten 10 Jahre ging er immer nur runter und runter. And the last 10 years this lake has been going down and down down. Und diesen Winter ist er ungefähr über 1,5 Meter schon gestiegen und es fehlen noch 1,5 Meter. And this winter it rose 1.5 meters, but it still needs 1.5 meters das to heißt, be full. Bei uns fließt wieder das Wasser aus dem Wasserhahn. Das Wasser fließt aus dem Wasserhahn. So the water is coming out of our faucets. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle aufschlagen in Jesaja 19. I would like to read some verses from Isaiah 19. Und wenn wir jetzt ein paar Verse lesen, when I read a couple of verses, dann könnt ihr meinen, wir würden eine Tageszeitung von heute lesen. Then you could believe that I'm reading something out of today's newspaper. Ohne den Wert der Bibel runterzuholen, aber einfach was dort steht, könnte man meinen, man lese in einer Tageszeitung. Without discrediting the Bible in any way, it's like reading the newspaper. Wir leben in ganz besonderen Tagen heute. We are living in very incredible times. Also um Israel herum, momentan gibt es überall Aufstände und es ist sehr gefährlich. um Israel herum ist es sehr gefährlich und gibt es Aufstände. Surrounding Israel, there are many dangerous things happening and there are riots. Israel ist eigentlich momentan der sicherste und friedlichste Ort im Nahen Osten. Israel is at the moment the most safe place in all of the Middle East. Syrien wäre nicht so ratsam, dahin zu fliegen oder nach Libanon oder Ägypten. Da ist es sehr gefährlich momentan. Right now in Syria or Lebanon, it's pretty dangerous. Israel ist ziemlich ruhig. But in Israel, it's pretty quiet. Und hier steht was ganz Interessantes über Ägypten. And there's something interesting about Egypt in this chapter. Jesaja 19, Vers 2. Und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Ein Bruder gegen den anderen. Ein Freund gegen den anderen. Stadt gegen Stadt. Königreich gegen Königreich. I will make Egypt fight against Egyptian, fight against Egyptian, brother against brother, neighbor against neighbor, city against city, province against province. Und Vers 4, und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern, und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herr der Herrscharen. Verse 4, I will hand Egypt over to a hard, cruel master, a fierce king will rule them, says the Lord of heaven's armies. Das sehen wir in unseren Tagen. Das geschieht heute. And that's what's happening today. Eine Stadt gegen die andere. Ein Bruder gegen den anderen. One city against another city. Brother against brother. Sie haben Mubarak von der Regierung gestürzt. They took out Mubarak from the government. Und dachten, sie bekommen was Besseres. And thought they would get someone better. Und sie haben diesen strengen Herrn bekommen. But instead they got a hard, cruel master. Und ein harter König. And a fierce king. Und dann lesen wir weiter in Vers 18. And then we read further in verse 18. Entschuldigung, Vers wo war das jetzt? Vers 17. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein, so oft es jemand bei den Ägyptern erwähnt. Verse 17. Just to speak the name of Israel will terrorize them. For the Lord of Heaven's army has laid out his plans against them. Und der erste Teil von 18. Zu jener Zeit werden fünf ägyptische Städte die Sprache Kanaans reden. Sie werden Hebräisch sprechen. In that day, five of Egypt's cities will follow the Lord of Heaven's armies. They will even begin to speak Hebrew, the language of Canaan. Und dann lesen wir weiter in Vers 23. In verse 23. An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. In that day, Egypt and Assyria will be connected by a highway. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. The Egyptians and the Assyrians will move freely between their lands and they will both worship God. Vers 24, an jenem Tag wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. And Israel will be their ally. The three will be together, and Israel will be a blessing to them. Denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. For the Lord of Heaven's armies will say, blessed be Egypt, my people. Blessed be Assyria, the land that I have made. Blessed be Israel, my special possession. Das sind wunderbare Verse. These are wonderful verses. Dieses ganze Kapitel, das steht kurz bevor dem Geschehen. Der erste Teil hat schon begonnen. And the first part of these verses have already begun. Of this chapter. Und wie wir sehen, es wird noch schwierig werden und das Ende wird gut sein. And it will become difficult and then at the end it will be good. Und ich glaube. And I believe. Wir lesen nämlich auch in Vers 21. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. In verse 21, the Lord will make himself known to the Egyptians. Yes, they will know the Lord. Wie wird das auf einmal geschehen von diesen schrecklichen Tagen, wo einer gegen den anderen kämpft? And this will happen after all this fighting. Wo dieser harte König kommen wird. Where this cruel king will come. Und wo wir lesen, dass der Name Israels, wenn der nur erwähnt wird in Ägypten, dann fangen die schon an zu zittern und bekommen Angst. And where we read that when the name of Israel is mentioned, they all began to tremble in fear. In anderen Worten, es wird noch ein harter Krieg kommen, damit sie zum Zittern vor Israel kommen. In other words, there will come a war where they will still be afraid of Israel. Aber das Ende ist gut. Sie werden den Herrn erkennen. But at the end it will be good. They will know the Lord. Und es wird eine Straße geben von Syrien nach Ägypten durch Israel. And then there will be a highway between Syria and Israel. Gott hat ganz besondere Beziehungen wird er haben mit diesen drei Nationen, Ägypten, Syrien und Israel. And God has a very special relationship with these three countries, Israel, Egypt and Syria. Aber wie wird das auf einmal so geschehen, von diesem negativen Beginn des Kapitels auf diesem positiven Ende? And how will this happen, this negative beginning of this chapter to the positive end? Da muss was geschehen. Something has to happen. Ich glaube, es muss erstmal diese Macht des Islams gebrochen werden. I believe that the power of Islam has to be broken. Damit der Herr erkannt werden kann von den Ägyptern. So that the Lord can be known by the Egyptians. Ich glaube, dass die Christen hier eine ganz bedeutende Aufgabe in Gottes Heilsplan haben. And I think that the Christians have a very important role in God's plan. Ich glaube, dass die Christen durch die Kraft des Heiligen Geistes diese islamische Macht binden und brechen können. And I believe that the Christians, through the power of the Holy Spirit, can bind the stronghold of Islam. Das ist auch mit eurer Aufgabe. And this is your task. Wir können nicht, sollen nicht immer daneben sitzen und nur dazuschauen und stöhnen und schimpfen. We can't just be a spectator and look on and just complain. Wir können auch etwas tun. We can do something. Wir können beten. We can pray. Wir können im Gebet durch die Kraft des Heiligen Geistes diese böse Macht des Islams brechen. We can break the power of this evil power through prayer. Denn sie muss gebrochen werden, bevor sie Jesus Christus als Erkenner, als Erlöser anerkennen können. Because this power has to be broken before they can recognize that Jesus is Lord. Jesus hat selbst gesagt. Jesus said himself. Niemand aber kann in das Haus des Starken kommen und sein Hausgerät rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet. No one can come into a strong man's house unless first the strong man is bound. Und der Starke in dem Haus des Islams ist die islamische Macht. And the strong man in this case is the power of Islam. Und dieser Hass der Muslims ist nicht da, weil die Muslims böse, schlechte Menschen sind. And this hate in Islam is not there because the Muslims are hateful people. Nein, die Muslims sind keine bösen Menschen. They are not evil people. Das sind ganz feine und ganz liebe Menschen. Ich habe sehr viele Muslims als Freunde. They are very fine people, very good people. I have many Muslims as friends. Die ich zu Hause besuche und die bei mir mich besuchen. That I go to their home and they are invited to my house. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, die Muslims sind sehr oft viel netter, angenehmer mit ihnen auszukommen als die Juden. I said this morning, the Muslims are even more kind and friendly than my own people, the Jews. Manchmal muss man auch ehrlich sein. Sometimes you have to be honest. Deswegen, der ist die Muslims, also denkt nicht jetzt sofort an als jeden, das ist man muss einen Unterschied machen zwischen Muslims und Islam. You have to see the difference between a Muslim and Islam. Diese Religion des Islams ist voll mit Gift. The religion of Islam is full of poison. Deswegen, bis wir das nicht gebrochen haben durch die Kraft des Gottes, and until this power is broken through the power of God, werden wir nie die Verheißung von Jesaja 19, der zweite Teil des Kapitels, sehen. We will never see the promises fulfilled in Isaiah 19, the second half of the chapter. Wisst ihr, alle die drei größten Kriege gegen Israel wurden jeweils von Ägypten initiiert. We have seen that the three big wars against Israel have all been initiated by Egypt. Der Unabhängigkeitskrieg, der Sechstagekrieg und der Yom Kippur-Krieg wurden begonnen oder initiiert von Ägypten. The Independence War, the Yom Kippur War, no, the Six-Day War and the Yom Kippur War, all three were started by the Egyptians. Nicht durch die Iraner. Not through Persia. Auch nicht durch die Syrer. And not through the Syrians. Dreimal versuchten die Ägypter Israel vom Weltglobus zu löschen. Three times Egypt has tried to destroy Israel from the face of the earth. Gott hat das nicht vergessen. And God has not forgotten this. Und die Bibel sagt, and the Bible says, wie wir schon gelesen haben, und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln. And I will make the Egyptians go against each other. Dass sie kämpfen werden, ein Bruder gegen den anderen. That they will fight against one another, brother against brother. Wir sehen Ähnliches auch in den anderen Ländern um Israel herum. In Syrien, in Libanon, in Jordanien fängt es auch an. We see the same things in the countries surrounding Israel, in Lebanon and Syria. In Jordan. Jordan. Fängt jetzt auch langsam an. It's starting. Aber am Ende wird der Herr die Macht des Islam zerbrechen. The Lord will break the power of Islam. Aber wir müssen auch dafür beten. But we have to pray for this. Unsere Gebete haben Kraft. Our prayers have power. Bevor das geschehen wird, before this happens, wird es noch schlimme Kriege geben. There will be terrible wars. Wir lesen in Jesaja 17, dass Damaskus zu einem Trümmerhaufen werden wird. We read in verse 17 that Damascus will become a ruin. Wir lesen, dass die Ägypter in Schrecken geraten, nur wenn sie den Namen Israel hören. We read that when even the Egyptians hear the name of Israel, they will be in terror. Und dann, Vers 21, wird er sie erlösen. And then in verse 21, they will save them. Der Herr wird die Araber und die Juden auf einer wunderbaren Art und Weise wieder zusammenführen. The Lord will bring the Arabs and the Israelis together. Diese beiden Völker, die sich tausende von Jahren so sehr gehasst haben, so sehr getötet und ermordet haben. These two nations that have hated each other through the centuries and have been at war with each other. Nur Gott wird sie wieder zusammenbringen. Only God will bring those two together. Kein Obama. Not Obama. Auch nicht die neue Regierung in Israel. And not the new government in Israel. Gott allein wird das tun. God himself will do it. Damit wird er sich verherrlichen vor der ganzen Welt. And so he will be glorified in the whole world. Leider wird zuvor ein Bürgerkrieg kommen in diesen Ländern und Kriege kommen. And there will be civil war in these lands and wars. In Ägypten wird noch viel leiden. In Egypt there will be much suffering. Ägypten hat dreimal Gottes Volk versucht zu vernichten. Egypt tried to destroy God's people three times. Und das wird nur der Anfang von den verheißenen, von der verheißenen herrlichen Zukunft sein. And this is just the beginning of the promised glorious future. Und ich bin froh, dass das gut ausgehen wird. And I'm so happy that at the end things will turn out fine. Vor einer Zeit war ich mal bei einer Veranstaltung in Israel von dem Touristenministerium. A while ago I was at an event from the Israeli Tourist Agency. Unser Ministerpräsident war da und viele andere Minister. Our Prime Minister was there and many other ministers. Und ich kam etwas spät und habe vergessen, mir für die Übersetzung diese Kopfhörer zu holen. And I came a little bit late and I forgot to get headphones for the translation. Ich dachte, es ist nicht schlimm, die sprechen oder Englisch oder Hebräisch und ich verstehe beides, das ist kein Problem. And I thought, well, I'm not going to need it. They're going to speak either Hebrew or English and I understand both. Auf einmal kam ein hoher katholischer Würdenträger vorne auf die Bühne und er sprach auf Italienisch. And all of a sudden a Catholic bishop came onto the stage and he started to speak in Italian. Da hatte ich ein Problem. Well, that was a problem. Da ist nicht so angenehm, wenn da der Premierminister und die anderen Minister sitzen, dann muss wieder durch die Reihen aufstehen, rein, raus, dann blieb ich sitzen. He didn't, okay. Ja, war kompliziert aufzustehen. It was too complicated to stand. Auf alle Fälle habe ich mir eine Predigt auf Italienisch angehört. But then I heard a message in Italian. Hab kein Wort verstanden. I didn't understand anything. Nur zwei Wörter. Only two words. Terra Santa, Terra Santa. Terra Santa, Terra Santa. Bedeutet auf Deutsch heiliges Land, heiliges Land. It means holy land, holy land. Das waren die einzigen Begriffe, die ich verstanden habe. And that's the only thing I understood. Und während der ganzen Predigt, ich weiß nicht, wie oft er diese beiden Wörter wiederholt hat. And during the whole message, I don't know how many times he repeated this phrase. Ständig hörte ich nur Terra Santa und Terra Santa. The whole time I only heard Holy Land, Holy Land. Kein einziges Mal habe ich das Wort Israel gehört. Not one time did I hear the word Israel. Ich glaube, auf Italienisch würde es auch Israel heißen. I think in Italian it's also Israel. Hätte ich also verstehen müssen. I would have understood. Aber nein, dieser Würdenträger, der schon weiß ich wie viele Jahre in Israel lebt. But I don't know how many years this bishop has lived in Israel. Erwähnt den Namen Israel nicht. But he doesn't mention the name Israel. Nur Terra Santa, Terra Santa. Only Holy Land, Holy Land. Und wenn man den Begriff heiliges Land für Israel verwendet, dann kann man immer schön neutral bleiben. And if you use this term Holy Land for Israel, you stay on neutral ground. Wenn du Israel gebrauchst, dann sprichst du mehr über die Israelis, vielleicht über die Juden. And if you use the term Israel, you're speaking more of the Israelis. Aber Heilige Land, das betrifft so alle Menschen, die in diesem Land leben, Juden, Araber, Christen, dann braucht man keine Stellungnahme nehmen. But Holy Land includes all of the different peoples who live in Israel, Christians, Muslims, Jews, and you don't have to take a position. So, wenn ihr mit jemand spricht und er erwähnt immer nur Heiliges Land, dann wisst ihr schon ziemlich gut, auf welcher Seite er steht. So, if you speak with somebody and he only uses the term Holy Land, you kind of know where he stands. Wenn er Israel verwendet, dann wisst ihr auch, auf der welcher Seite er ist. If he uses the word Israel, then you also know where he stands. Und es ist interessant festzustellen, dass die meisten Touristen, die nach Israel kommen, kommen nach Israel wegen Israels Vergangenheit. And it's interesting to note that most of the tourists that come to Israel come because of Israel's past. Hier ist Jesus gewesen. Hier lief Jesus da lang. Jesus was here. Jesus walked here. Was auch nicht schlecht ist. It's not bad. Aber sie kommen, um zu sehen, was dort geschehen ist. But they come to see what happened in Israel. Wo er auf die Via Dolorosa hochlief. Where he walked the Via Dolorosa. Ich würde sagen, ungefähr 80% der christlichen Touristen kommen wegen Israels Vergangenheit. I would say that 80% of Christians come to Israel because of Israel's past. Aber wisst ihr was? But do you know what? Sie übersehen das Wichtigste. They overlook the most important thing. Sie übersehen die Gegenwart. They overlook the present. Sie übersehen das, was Gott verheißen hat in seinem Wort, das geschieht vor unseren Tagen. In Israel heute. They don't see the fact that God's promises that he promised and prophesied are happening today in Israel. Sie sind so beschäftigt mit den Ruinen und mit den Treppen, wo Jesus lief, dass sie ganz verpassen. We're so occupied with the past and where Jesus walked and the steps he went up. Dass sie die vielen verschiedenen Hautfarben verschiedenen Juden, die an ihnen vorbeilaufen, die zurückgekehrt sind von der ganzen Welt verpassen. That they don't even notice all of the different colors of the faces of the Jews who have come back to their land after so many years. They don't even notice them. Wir haben farbige Juden. We have black Jews. Wir haben Juden aus China. We have Jews from China. Wir haben Juden aus Indien. We have Jews from India. Das haben wir heute vorhin gehört, die jetzt zurückgekehrt sind und wir haben sie 700 Jahre nicht mehr gesehen. The ones from India have never been to Israel since 2700 years. Juden aus der ganzen Welt, die seit den letzten 2000 Jahren nicht mehr in Israel waren, sind zurückgekehrt in das Land, so wie Gott es verheißen hat. Jews from all over the world that were scattered in the past 2000 years have returned to the promised land, just as God said. Und das wird übersehen von den meisten Touristen. And most of the tourists overlook this. Dass die Bibel ein lebendiges, wahres Wort Gottes ist. And the word of God speaks about this so in a living way. Was sie auch übersehen ist, another thing they overlook, wenn sie durch die Wüste fahren, sehen sie auf der einen Seite Wüste, auf der anderen Seite alles grün. When they go into the desert or the wilderness, they see one side that's totally wilderness, the other side is green. Und sie übersehen dabei, dass das eigentlich Erfüllung von Gottes Verheißungen ist. And they overlook the fact that these are fulfillments of God's promises. Denn Gott hat verheißen, wenn die Juden zurückkehren werden in ihre Heimat, wird die Wüste wieder grün werden. Because God promised that when the Jews go back to the promised land will no longer be a wilderness, but will be a garden. 80% der Touristen in Israel kommen nur wegen der Vergangenheit. 80% of the tourists come to Israel because of the past. Sehen gar nicht, dass vor ihren Augen tagtäglich Gottes Wort in Erfüllung geht. And don't see that right before their eyes daily God's word is being fulfilled. Ich werde dem Norden sagen, gebt sie heraus. I will say to the north, give them up. Und dann kamen auf einmal Millionen Juden aus Russland zurück in ihre Heimat. And about a million Jews came from Russia back to the land. Und ich werde sagen zu dem Süden, halte sie nicht zurück. And I will say to the south, don't hold them back. Auf einmal kamen zigtausende Juden aus Äthiopien zurück nach Israel. And all of a sudden, thousands of Jews came from Ethiopia back to Israel. Das sehen wir vor unseren Augen. And this we see right in front of our eyes. Und diese äthiopischen Juden, bis die nach Israel kamen, war gar nicht so einfach. And till these Ethiopian Jews came back to Israel, it wasn't so easy. Es war eine geheime Operation von Israel, sie nach Israel zu bringen. It was a secret operation from Israel to bring them in. Wir mussten sie auf einem Sammelort erstmal alle dorthin laufen lassen. We had to bring them to a gathering place first. Sie liefen Monate vorher schon tausende von Kilometern los. And they traveled thousands of kilometers. Einige oder viele sogar sind dabei auf dem Weg gestorben. Many of them died on the way. Aber sie wussten, da werden Vögel warten und auf ihren Adlersflügeln werden wir zurück nach unserer Heimat, nach Israel fliegen. But they knew that there would be eagles there and on the eagles' wings they would be carried into the promised land. So wie Gott verheißen hat, auf Adlersflügeln werde ich euch zurückbringen. Just as God promised, on the wings of eagles I will bring you back into the land. Und dann kamen sie nach tausenden von Kilometern auf einmal zu diesem Sammelort. And thousands thought they traveled thousands of kilometers to this place. Und sahen in der Ferne diese Adler stehen, warten auf sie. And they saw from the distance these eagles waiting for them. Und heute leben die in Jerusalem, in Israel, im ganzen Land. And today they live in Jerusalem and they live in all of Israel. Alle Touristen können sie sehen. All the tourists can see them. Man erkennt sie sofort an der Hautfarbe. Because you can tell who they are by their skin color. Das sind wunderschöne Menschen. These are beautiful people. Erfüllung von Gottes Verheißungen. Fulfillment of God's promise. Aber die meisten Touristen übersehen die. But most of the tourists don't notice them. Weil sie mit den Ruinen beschäftigt sind. Because they are occupied with the ruins. Israel ist ein Land der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Israel is a land of the past, the present and the future. Und das ist auch nicht die komplette Botschaft. And it's not the complete message. Denn die vollständige Botschaft lautet, because the complete message says, dass dieses Land Israel, welches so verpönt und so gehasst von der Welt ist, that this land Israel that has been so mocked and so hated by the world, ist das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet hat. It's the only land where God still has a future for the whole world. Das Miniland Israel. This tiny country of Israel. 420 Kilometer von Norden nach Süden. 420 kilometers from north to the south. 60 Kilometer von rechts nach links. And from right to left, 60 kilometers wide. Miniland. It's a mini country. Aber das ist das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet hat. But God has prepared the future of mankind through this country. Denn die Bibel prophezeit von wunderbaren Tagen, die dort geschehen werden, die wir noch erleben werden in Israel. Because God predicts and prophesies of the wonderful days that will occur in Israel and we will rejoice then. Wo wir in Frieden, jeder unter seinem Feigenbaum liegen wird. Where we will lay under our fig trees in peace. Das tote Meer wird wieder lebendig. The Dead Sea will become alive. Da werden Fische drin schwimmen. Fish will swim in it. Ein großer Strom wird von Jerusalem aus kommen und runterfließen bis ins Tote Meer. A great river will come from Jerusalem and flow into the Dead Sea. Rechts und links von diesem Fluss werden Fruchtbäume wachsen. On the right and the left of this river, fruit trees will blossom. Die 12-mal im Jahr Frucht bringen werden. That will bring forth fruit 12 times a year. Sorry. Das steht alles noch voraus. This is all going to happen still. Die Bäume werden klatschen. The trees of the field will clap their hands. Weil Gott kommen wird, die Welt wiederherzustellen. Because God will come and restore the world. Wo wird das geschehen? Where will this happen? Wo wird wiederkommen? Where will he come? Von Jerusalem aus. Jerusalem. Und dieser dritte Aspekt des Heiligen Landes, and this third aspect of the Holy Land, ist so gut wie gar nicht zu hören bei diesen christlichen Touristen. You don't hear any of this hardly from the Christian tourists. Nur Terra Santa und Terra Santa. Only Terra Santa, Terra Santa. Von allen drei jüdischen Hauptfesten from all three Jewish feasts, hat sich nur eins noch nicht erfüllt. There is only one that has not yet been fulfilled. Ihr wisst doch, dass alle jüdischen Feiertage müssen sich irgendwann durch Jesus erfüllen, ne? You know that all of the great feasts, the Jewish feasts, have to be fulfilled through Jesus. Ist das was Neues? Is this new? Es scheint so. Dann müssen wir mal kurz eine Bibel aufschlagen. So, let's turn in the Bible. Da steht was in Kolosser. There is a verse in Colossians. Kolosser Vers Kapitel 2, Vers 16 und 17. Colossians 2, 16 and 17. Lasst das Wort, Entschuldigung, bin ich bei 3. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Schabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. So don't let anyone condemn you for what you eat or drink or for not celebrating certain holy days or new moon ceremonies or Sabbaths, for these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ himself is that reality. Ganz einfach. Very simple. Die jüdischen Feiertage, die haben ein Grund, wir haben sie gefeiert, damit wir vorbereitet werden. The Jewish feasts had a purpose and they were to be celebrated, they were a shadow of what was to come. Damit wollte Gott uns vorbereiten, was mit Jesus mit uns tun wollte. He wanted to use these feasts to prepare us for what Jesus would come and do. Vor 2000 Jahren haben wir das übersehen. 2000 years ago we overlooked this. Und deswegen habt ihr das Evangelium jetzt bekommen. And so you received the gospel. Wir haben diese Feiertage Jahr für Jahr gefeiert. We celebrated these holidays year after year. Gott hat uns vorbereitet. God prepared us. Hat uns diesen Schatten gezeigt. Showed us the shadow of things to come. Aber als er kam, haben wir es verpasst. But when he came, we missed it. Aber so konnte das Evangelium von Israel aus in die ganze Welt verbreitet werden. But the gospel could go out into all the world because of that. Auf alle Fälle, wir lesen hier ganz klar, dass die jüdischen Feiertage sind nur ein Schatten, die sich aber erfüllen werden durch Jesus Christus. But here we read that these Jewish holidays were only a shadow of what was to come and Jesus would fulfill them. Wir feiern Pessach oder Ostern, feiert ihr? We celebrate Easter or Passover. Hat sich erfüllt durch Jesus am Kreuz von Golgatha. And this was fulfilled through Jesus on the cross on Golgotha. Was ist Pessach beim Auszug aus Ägypten passiert? What happened at the Passover? Wir haben ein unbeflecktes Lamm geschlachtet und das Blut an den Türpfosten gestrichen. We took an unblemished lamb and we took its blood and put it on the doorpost and lintels. Und nur wegen dem Blut wurden wir gerettet. And only because of the blood we were saved. Und das hat sich erfüllt durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. And this was fulfilled by Jesus Christ on the cross. Zweite Fest, was sich schon erfüllt hat, ist Pfingsten oder Schavuot. The second feast that was already fulfilled was Pentecost. Was hat sich da erfüllt? What happened there? Und als der Geist Gottes auf die 120 Apostel fiel, as the Holy Spirit fell upon the 120 apostles, verbreitete sich von Jerusalem aus die gute Botschaft ins ganze Römische Reich. They took the gospel message into the whole Roman Empire. Und veränderte das Imperium. And changed the empire. Pessach hat sich erfüllt, wann? Passover was fulfilled when? Also die Kreuzigung Jesu. At the cross of Jesus. Genau an den Tagen, als das jüdische Volk Pessach gefeiert hat. Exactly during the days where the Jews celebrated Passover. Wo hat sich das erfüllt? Where did that happen? In Jerusalem. In Jerusalem. Pfingsten oder Schavuot hat sich auch erfüllt, wann? Pentecost was also fulfilled when? Auch an den Tagen, wo das jüdische Volk in Israel, in Jerusalem, gerade diese Festtage gefeiert hat. Exactly at the same time where the Jews celebrated this feast. Wo denkt ihr, wird sich das dritte Fest, was sich noch nicht erfüllt hat, erfüllen? Where do you think the third feast, the fulfillment of it, will take place? Wenn die anderen beide Feste sich in Jerusalem erfüllt haben, dann bin ich davon überzeugt, dass auch das dritte, das sich noch nicht erfüllt hat, dort erfüllen wird. When the first two feasts were fulfilled in Jerusalem, then I am convinced that the third feast will also be fulfilled in Jerusalem. Und wann? And when? Auch an den Tagen des Laubhüttenfestes. During the Feast of the Tabernacles. Das ist ein guter Grund, nach Israel zu kommen, während des Laubhüttenfestes. This is a good reason to come to Israel. Eines Tages werdet ihr jedes Jahr nach Israel kommen, nach Jerusalem kommen. One day you will all come to Israel every year. Viele Jahre feierten die Juden das Pessachfest. Many years the Jews have celebrated the Passover. Aber nur einmal erfüllte sich das, was Gott verheißen hat. But only one time did God fulfill what was promised. Jesus, das Lamm Gottes, wurde für unsere Sünden dort in Jerusalem geopfert. Jesus, the Lamb of God, was slaughtered for our sins. Und wenn Jesus wiederkommen wird, And when Jesus comes back again, das wird groß gefeiert. This will be celebrated incredibly. Und deswegen das Laubhüttenfest ist auch im Judentum ein internationales Fest. And that's why the Feast of the Tabernacles is an international holiday. An diesem Feiertag beten die Juden für die ganzen Nationen. On this holiday, all of the Jews pray for all the nations. Denn wir wissen aus der Bibel, dass eines Tages alle Nationen jährlich nach Jerusalem ziehen werden. Because we read in the Word that all of the nations will come to Jerusalem to celebrate every year. Wir lesen das in Zacharia Kapitel 14, Vers 16. We read this in Zechariah chapter 14, Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. And in the end, the enemies of Jerusalem who survived the plague will go up to Jerusalem each year to worship the King, the Lord of Heaven's armies, and to celebrate the festival of the Tabernacle. Wir werden uns alle in Jerusalem einmal wiedersehen. So we will see each other in Jerusalem. Weh, wenn ihr nicht kommt. Woe to you if you don't come. Da steht das im nächsten Vers. Wenn ihr nicht kommen werdet, dann wird es nicht über Österreich regnen. It says this in the next verse. If you don't come, then it will not rain over Austria. Auf alle Fälle. Warum pilgern wir Jahr für Jahr nach Jerusalem? In any case, why do we go to take a pilgrimage every year to Jerusalem? Nicht nur mit den Juden das Laubhüttenfest zu feiern, sondern auch not only to celebrate the Feast of the Tabernacles with the Jews, but also um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten. To worship the King of Kings. Sie gehen hoch nach Jerusalem und feiern Jesus. We will go up to Jerusalem and celebrate Jesus. Weil ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Auslegung, ich glaube, Jesus wird kurz vorher wiederkommen. Because I believe, and this is my interpretation, that Jesus will come shortly before that. Tag und Stunde kann ich euch ja nicht sagen. We know we cannot say the day and the hour. Aber es steht ja nicht Woche oder Monat. But it doesn't say week or month. Wir sollten die Bibel schon ein bisschen genau nehmen. We should take the Bible literally. Wenn wir wissen, dass was für Feiertage vor dem Laubhüttenfest paar Wochen vorher geschehen, if we know what holidays take place before the Feast of the Tabernacles, und wir wissen, dass alle Feiertage sich erfüllen werden einmal durch Jesus Christus, and we know that all of these holidays will one day be fulfilled through Jesus Christ, dann ist das ganz interessant, was vorher geschieht. Then it's very interesting to know what's going to happen before. Wir haben ungefähr einen Monat vorher das Fest des Trompetenschall. One month before, there is the Feast of the Trumpets. Wir feiern, dass die Trompeten einen Klang oder einen Schall haben. And we will celebrate the sound of the trumpets. Wenn wir die Bibel nicht kennen oder Gottes Prophezeiungen nicht kennen, dann kann das ein bisschen komisches Fest sein. And if you don't know the prophecies in the Bible, this can sound weird. Aber wenn wir wissen, dass bevor Jesus wiederkommen wird, but if you know that before Jesus returns, dass wir dann den Klang des großen Schofar Gottes oder das Widerhorn Gottes hören, oder Trompeten steht in euren Übersetzungen, we will hear the trumpet sound. Dann wissen wir, dass bevor Jesus wiederkommt, werden wir diesen Klang hören. Then we know before Jesus returns, we will hear the sound of the trumpet. Dann bekommt dieses Fest viel mehr von Bedeutung. Then this feast gets a lot more meaning. Und dieses Fest feiern wir ungefähr einen Monat, anderthalb Monate vorher. And this feast we celebrate one month before the Feast of the Tabernacles. Kurz direkt danach fangen 10 Bußtage an im jüdischen Kalender. Right after that there are 10 days of repentance in the Jewish calendar. Vielleicht werden wir hören die Ankündigung der Wiederkunft Jesu. So maybe we will hear the return of Jesus. Und dann noch 10 Tage bekommen, um Buße zu tun. And then we get 10 years to repent. 10 days. 10 days, sorry. 10 days to repent. Und direkt der 10. Tag und nachher, and then the 10th day afterwards, ist Yom Kippur, der Versöhnungstag. Is Yom Kippur, the Day of Atonement. Da fasten wir alle in Israel. And everyone fasts in Israel. Und wer schon mal das miterlebt hat, das ist ganz interessant. And for those who have experienced this, it's very interesting. Die meisten Juden sind in den Synagogen den ganzen Tag. Most of the Jews are in the synagogues the whole day. Und am Schluss, das letzte Gebet an diesem Tag, bevor dieser Tag beendet ist, and at the end, before this day is over, nennt sich das Abschluss- oder das Verriegelungsgebet. There is what is called the lock-up prayer. Und es ist interessant zu sehen, auch die, die nicht den ganzen Tag in der Synagoge sind, die rennen noch schnell rein in die Synagoge ein paar Minuten vorher. And it's really interesting to watch those who have not been in the synagogue the whole day before this last lockup prayer starts, they run to the synagogue. Man kann richtig viele Leute und Kinder auf den Straßen rennen sehen an dem Tag. You can see on this day many people and children running to the synagogue. Aber nur in den letzten Minuten. In the last minute. Weil sie wollen dieses Abschlussgebet nicht verpassen. Because they don't want to miss this ending prayer. Weil dieses Gebet ist ein Symbol für das, was mit der Arche Noah geschehen ist, als das Tor sich geschlossen hat und verriegelt wurde. Because this prayer is a symbol of what happened when God closed the ark in Noah's ark and locked it. Wer es nicht geschafft hat, in die Arche Noah hineinzukommen, da gab's keine Chance mehr. Whoever didn't make it into the ark had no chance. Der blieb draußen. He stayed outside. Und deswegen rennen sie auch schneller und wollen gerade noch das Gebet hören, und das beendet mit einem Shofarklang. And so that's why they run in the very last minute so that they could have this last lockup prayer before the shofar blows. Das ist, was wir feiern, die Wochen vor dem Laubhüttenfest. And this is what we celebrate the weeks before the Feast of the Tabernacles. Und jetzt könnt ihr euch alleine zusammen ausrechnen, wie sich das durch Jesus erfüllen wird. And now you can kind of calculate how Jesus is going to fulfill this. Ob er vor den 10 Bußetagen kommen wird, nach den 10 Bußetagen kommen wird. If he's going to come before the 10 days of repentance or after the 10 days of repentance. Weiß ich nicht. We don't know. Aber ich glaube, er wird irgendwann vor dem Laubhüttenfest wiederkommen. But I believe he's going to come before the Feast of the Tabernacles. Und dann werden wir Jesus Christus feiern in Jerusalem. And then we will celebrate Jesus Christ in Jerusalem. Alle werden kommen. Und everyone will von der come ganzen Welt. From the whole world. Jede Nation wird kommen nach Jerusalem. Every nation will come to Jerusalem. Und den Herrn der Herrscharen, König der Könige, feiern, so wie es hier steht. To celebrate and worship the Lord of Lords and the King of Kings. Es stehen ganz wunderbare Tage vor uns. There are really wonderful days ahead of us. Aber es gibt jemanden, dem passt das nicht. But there are people that don't like this. I mean the devil. Oh, there is someone who doesn't like this, the devil. Und er versucht kurz vorher, dass diese Verheißungen oder Gottes Heilsplan noch kaputt zu machen. And he tries to make the promises not happen. Und deswegen hassen so viele Menschen auf der Welt Israel. And that's why so many people in the world hate Israel. Und der Hauptgrund, weshalb wir in den heutigen Tagen so gehasst werden oder warum die Leute in uns böse Menschen sehen. And the reason why we are so hated today or the reason why people see in us that think we're so evil ist, weil wir jüdische Siedlungen bauen. Because we establish Jewish settlements. Wir bauen Häuser mitten in der Wüste. We build houses in the middle of the desert. Wenn ihr jeden fragt auf der Straße hier in Wien, warum es keinen Frieden zwischen Juden und Araber gibt, if you would ask anybody here in Vienna, why is there no peace between the Jews and the Arabs? Ja, weil die jüdischen Siedler nicht ihre Siedlungen verlassen wollen. Because the Jewish settlers don't want to leave their settlements. Weil sie ihnen diese Wüstenhügel weggenommen haben. Because they took away the desert from them. Das ist heute der Hauptgrund. This is the main reason. Oder das Hindernis, was die Welt behauptet, weshalb es keinen Frieden gibt. Or the reason that most people think there is no peace. Die Welt versucht schon jahrelang, uns vom Bau der Städte und Häuser in Israel abzuhalten. The world has tried to hinder us from building the cities in Israel. Denn die Wiederherstellung Israels durch den Bau der Häuser und Städte. Because the restoration of Israel through building these settlements. Andersrum, dieser Bau der Siedlungen symbolisiert die Wiederherstellung Israels. Because the building of these settlements symbolize the restoration of Israel. Zwei Dinge müssen noch geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Two things have to happen before Jesus comes back. Laut Hesekiel 36 und 37. Laut Hesekiel. According to Ezekiel. 36 und 37. 36 and 37. Werden eines Tages wird Gott die toten Gebeine zurückbringen in das Land Israel. God will raise up the dead bones and bring them back to Israel. Nicht um sie dort zu begraben. Not to bury them there. Sondern damit wieder Fleisch, Sehne und Haut drauf wachsen kann. So that skin and bones and tendons will come together. Und wenn die Haut draufgewachsen ist und der Körper fertig ist, and when this body is finished, dann wird Gott seinen Odem hineinblasen in den Körper. Then God will breathe his breath into this body. Und er wird wieder ins Leben gerufen. And he will breathe life into it. In anderen Worten, in other words, wenn das jüdische Volk zurückgebracht ist nach Israel, when the Jewish people is brought back to Israel, das Land wiederhergestellt hat and restore the country, und fertig wiederhergestellt ist, wie der Körper, and when the land is finished, like the body, dann wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen auf das Volk Israel. Then God will pour out his Holy Spirit on Israel. Das steht noch voraus. Wir sind inmitten in diesen Tagen. This is going to happen. We are in the midst of these days. Die kommen noch zurück. Die toten Gebeine sind noch am Zurückkehren. The dead bones are already coming back. Wir sind am Wiederherstellen des Landes, so wie Gott verheißen hat. And we are already in the restoration of the land, like it was promised. Und deswegen. And that's why. Hasst die Welt uns so sehr. The world hates us so much. Weil wir Israel wiederherstellen. Because we are restoring Israel. Und damit beweisen, dass Gottes Wort recht hat. And prove that God's word is true. Und dass Gott noch eine Zukunft mit Israel hat. And that God has a future with Israel. Und deswegen durften wir vor 2 Jahren 10 Monate keine Häuser bauen in Israel. And that's why we were not able 2 years ago to build any houses in Israel. Die Welt hat uns das verboten. They forbid us. Jetzt wollen wir in Jerusalem bauen. And now we want to build in Jerusalem. In unserer Hauptstadt. In our capital. Und die ganze Welt regt sich auf. And the whole world is upset. Auf 3 leeren, kahlen Hügel wollen wir bauen. We want to build on 3 empty hills. Und es gab schon einige Nationen, die haben gedroht, dass sie ihre Botschafter zurückziehen aus Israel, weil wir dort bauen wollen. And some countries have even threatened to take out their embassies because we want to build. Alle regen sich auf. Everybody's upset. Dass wir in unserer Hauptstadt Häuser bauen. That we want to build in our own capital houses. Ich wundere mich, warum sich so wenig Leute aufregen auf das gegen das, was in Syrien geschieht. I wonder why people don't get upset about what's happening in Syria. 70.000 Menschen sind da schon umgekommen. 70.000 people have already died. Aber was sie, wo sie einen Grund finden, Botschafter zurückzuziehen, ist die Häuser bauen in Israel. But where they decide to take away their embassies is where we decide to build houses. Dem Teufel gefällt das nicht. The devil doesn't like it. Denn das zeigt, die Wiederherstellung Israel kommt zu seinem Ziel. Because this shows the restoration of Israel and his purpose. Gott sei Dank wird er es nicht schaffen. Thank God he will not succeed. Und wir wissen, dass es anders ausgehen wird. And we know that it will end up differently. Und deswegen haben wir auch die christliche Botschaft vor über 30 Jahren gegründet. And that's why we founded the Christian Embassy 30 years ago. Israel mehr bekannt zu machen und positiv zu erklären. To make Israel more known and to describe what's going on there in a positive light. Noch ein Punkt. Just one more point. Weil ich habe gesagt, 2 Punkte. Einmal die Wiederherstellung Israels. Because one was the restoration of Israel. Und einmal die Rückkehr der Juden. Die beiden müssen sich komplett erfüllen, bevor Jesus wiederkommen kann. And the other is the return of the Jews to Israel. And these 2 things have to be fulfilled before Jesus returns. Und diese beiden sind immer sehr schwierig für Israel. And these 2 things are very difficult for Israel. Die Wiederherstellung, der Häuserbau, habe ich ja schon erklärt. I have just described why, because of the building of the houses. Aber auch die Rückkehr der Juden ist gar nicht so einfach. But also the return of the Jews is not so simple. Viele Jahre war es sehr schwierig, war es unmöglich, für die russischen Juden zurückzukommen nach Israel. For many years it was impossible for the Russian Jews to return to Israel. Auch die äthiopischen Juden mussten wir mit einer geheimen Operation zurückholen. Even the Ethiopian Jews we had to do through a secret operation. Wir sehen, dass ständig der Teufel versucht, uns Hindernisse auf den Weg zu legen. We see that the devil is always trying to hinder us. Damit sich das nicht erfüllt. So that it doesn't come to pass. Damit Jesus nicht wiederkommen kann. So that Jesus cannot return. Auch die Juden, die wir jetzt aus Indien geholt haben. Even the Jews that we got back from India. Die stammen aus vom Stamm Manasse. They come from Manasse. Tribe. It's Manasse. A tribe. The tribe Manasse. Oh, sorry. Tribe Manasse. Manasse. Und wer meint, ja, das ist doch ganz einfach. Die wollen dann nach Israel gehen, dann steigen sie in ein Flugzeug ein und fliegen nach Israel. And you would think it would be very easy. They just get on a plane and fly to Israel. Das ist gar nicht so einfach. But it's not easy. Warum? Why? Dass sie Juden sind, das ist kein Zweifel. Das haben wir festgestellt und bewiesen. That they're Jews, there is no doubt. We have proven this. Aber Es gibt ein Problem. There is a problem. Die sind nicht orthodox genug oder koscher genug für unsere orthodoxen Juden in Israel. They are not orthodox enough or kosher enough for our orthodox Jews in Israel. Das heißt, die orthodoxen Juden, die die Minderheit sind in Israel, wie die Pharisäer zu Zeiten Jesus, haben auch heute noch immer das Sagen. That means that the orthodox Jews, who are even a minority in Israel, still have a say, just like the Pharisees in Jesus' time. Und die haben gesagt, nein, die sind nicht koschere Juden, so wie wir, die können nicht nach Israel einwandern. And they said, no, they are not kosher Jews like we are, they can't come to Israel. Dann hat die Regierung gesagt, okay, dann werden wir ihnen in so einen Judentumkurs schnell zum Konvertieren machen, in Indien. Then the government said, okay, then we will put them through a course where they learn about being a Jew. Obwohl alle einverstanden waren, dass das wirklich eigentlich Juden und abstammen sind vom Stamm Manasse. Although everybody agreed that these were real Jews from the tribe of Manasseh. Aber auch dieser Kurs war unmöglich zu machen in Indien. But even this course was impossible to have in India. Warum? In Indien gibt es ein Gesetz. Why? Because in India there's a law. Dass man nicht zu einer fremden Religion konvertieren darf innerhalb Indiens. That you are not allowed to convert to a foreign religion in India. Egal welche Religion. Doesn't matter which religion. Jetzt haben wir ein Problem. Now you have a problem. Die können nicht einwandern, weil die sind ja nicht koschere Juden nach den Orthodoxen. They can't immigrate because they're not kosher enough. Dort können wir sie nicht zum richtigen Judentum konvertieren. Das ist ein gegen das Gesetz in Indien. And in India we are not allowed to convert them to being really Jewish. It's a law there. Okay. Okay, dann kamen ein paar andere von der Regierung, haben gesagt, okay, dann fliegen wir sie rüber nach Israel und dann bekommen sie diesen koscher Kurs in Israel. So then the government said, okay, we will fly them to Israel and there they will have their kosher course. Hier sagte die israelische Regierung, halt, das können wir nicht tun. And the Israelis said, no, we can't do that. Weil wir finanzieren ja nur die Flugzeuge für Juden einzuwandern nach Israel. Because we're only going to finance the plane for Jews to come to Israel. Das war ein Problem, das klingt lustig, aber das war jahrelang, ging das hin und her. And this went back and forth for years. Da haben sich Parteien und Minister gestritten. And parties and ministers fought with each other. Und so sehen wir, was da für Hindernisse, was da für Stolpersteine auf den Wegen liegen, um die Verheißungen in Erfüllung zu bringen. And we see what kind of stumbling blocks were put in the way for these things not to come to pass. Und hier hat sich auch wieder was erfüllt, was Gott verheißen hat. And here something had to be fulfilled that God promised. In der Bibel steht in Jesaja, dass Fremde werden euch zurückbringen in eures Land. It says in Isaiah that foreigners will bring you back into your land. Und hier konnte die internationale christliche Botschaft sich einsetzen und diese Flugzeuge finanzieren. And so the International Christian Embassy were able to finance these planes. Die Regierung in Israel konnte es ja nicht. The government in Israel couldn't. Und so hat die christliche Botschaft diese Flugzeuge finanziert, damit sie wenigstens nach Israel eingeflogen werden. So that the Christian embassy flew them over, financed the whole trip, so that they could fly into Israel. Und ihren dreimonatigen Judentumkurs machen. And have their 3-month Jewish course. Damit sie orthodoxe koscher Juden werden. So that they could become orthodox kosher Jews. Und so hatten wir das Vorrecht, diese vielen oder viele von ihnen, es sind noch viele drüben, hatten wir das Vorrecht, sie nach Israel zu bringen. And so we had the privilege of getting these Indian Jews over to Israel. There are still some left there. Und das ist nur ein Beispiel von das, was die christliche Botschaft tut. And this is just one example of what the Christian embassy does. Aber wir sehen, wie ständig, wie schwierig es ist, diese zwei Dinge. But we see how difficult it is for these two things. Diese beiden Bedingungen. These two conditions. Die sich erfüllen müssen, bevor Jesus wiederkommt. That have to be fulfilled before Jesus returns. Der Teufel versucht uns ständig davon abzuhalten. The devil tries to hinder us continually. Weil er weiß, nachdem die Juden zurückgekehrt sind. Because he knows when the Jews have returned. Und das Land wiederhergestellt haben. And the land is restored. Dann ist es Zeit für unseren Herrn Jesus zurückzukommen. Then it's time for the Lord Jesus to come back. Und stellt euch vor, wem das am meisten stört. And imagine who this bothers the most. Und deswegen ist der größte Teil der Welt gegen diese jüdischen Siedler. And that's why most of the world is against these Jewish settlers. Aber ihr hoffentlich nicht, ne? But you, I hope not. Und ich hoffe, ihr kommt uns in Israel besuchen. And I hope that you come and visit us in Jerusalem. Denn mit eurem Besuch in Israel, because with your visit to Israel, stärkt ihr uns. You strengthen us. Steht in Jesaja 40 Vers 1, tröstet mein Volk. It says in Isaiah 40 verse 1, comfort ye my people. Und jedes Mal, and every time, wenn Touristen nach Israel kommen, when tourists come to Israel, wird das jüdische Volk dadurch gestärkt. The Jewish people are strengthened through it. 2000 Jahre lang, 2000 years long, haben die Juden nur gelitten unter den Christen. The Jews only suffered under Christians. Es hat sich in das Gehirn der Juden eingebrannt, dass die Christen uns nur hassen können. And it's just burned into their minds that Christians can only hate us. 2000 Jahre lang Erfahrung. 2000 years of experience. Das kann man nicht mal so schnell mit einer Postkarte ändern. You can't just change this so quickly with a postcard. Das muss man beweisen. You have to prove it. Durch echte Liebe. Through real love. Und dafür ist auch die christliche Botschaft da. And that's why the Christian Embassy exists. Und deswegen tun wir auch diesen Dienst und bitten euch, Freunde der christlichen Botschaft zu werden. And that's why we have this ministry and we desire that you would become friends of this ministry. Damit unsere Stimme noch lauter wird in Israel. So that our voice would become louder in Israel. Damit wir noch mehr Flugzeuge nach Israel schicken können. So that we can finance more planes to bring people back to Jerusalem. Und deswegen bitten wir euch, wir haben solche Adressenlisten hier ausgelegt. Wer noch nicht Freund der Botschaft ist. And whoever is not yet a friend of the embassy, you've gotten cards on your chairs. Darf sich hier eintragen. Then please fill it out. Das ist unverbindlich, kostenlos. And this is free and without obligation. Aber dann wisst ihr, wofür ihr beten könnt. But then you know what to pray for. Dann wird unsere Stimme lauter in Israel. And then our voice will be louder in Israel. Es gibt noch viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. And then many Jews in Israel that have never experienced a loving Christian. Und sie werden es nie für möglich halten, dass von Jesus Liebe und Erlösung kommen kann. And they will never imagine that from Jesus love and salvation can come. Wenn sie nicht wenigstens einmal solch einen Christen miterleben. If they haven't experienced at least one time in their life such a Christian. Deswegen haben wir noch viel Arbeit zu tun. And that's why we have a lot more work to do. Aber die Zeit ist kurz. But the time is short. Jesus steht vor der Tür. Jesus is at the door. Er kommt bald wieder. And he's going to come soon. Amen. Amen. Gottes Segen. God bless you. Let's pray. Lasst uns beten. If you're here today and you have never met Jesus personally. Wenn du heute Abend hier, also heute Morgen hier bist und du Jesus noch nie persönlich getroffen hast. He loves you. Er liebt dich. And he has done everything in his power to enter into a relationship with you. Und er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um eine Beziehung mit dir einzugehen. He went to the cross. Er ging ans Kreuz. And he paid the penalty for your and my sin. Und er hat die Strafe gezahlt für deine und meine Sünde. Because the wages of sin is death. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. And he paid for this, that we would not have to experience eternal death. Und er hat dafür gezahlt, dass wir nicht den ewigen Tod erleiden müssen. And heaven is a free gift. Und der Himmel ist ein freies Geschenk. Because Jesus paid for it. Weil Jesus schon dafür gezahlt hat. We cannot get there through our good works. Wir können nicht dorthin durch unsere guten Taten. We cannot get there through our own righteousness. Wir können nicht dorthin aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit. But only through what Jesus did on the cross for us. Sondern dadurch, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. So, if you would like to receive this free gift of eternal life. Wenn ihr dieses freie Geschenk des ewigen Lebens erhalten wollt. Then say this prayer. Dann betet folgendes Gebet. Jesus, thank you. Jesus, danke. For paying the way for me. Dass du den Weg für mich bereitet hast. So that I could, so that my sin is no longer an issue between God and me. Dass meine Sünde nicht länger ein Problem ist zwischen Gott und mir. I receive this payment personally. Und ich empfange diese Bezahlung persönlich. Come into my life, Jesus. Komm in mein Leben, Jesus. And make me a new person. Und mach mich zu einer neuen Person. Open my eyes that I can see spiritual reality. Öffne meine Augen, damit ich geistliche Realität wahrnehmen kann. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. If you've said that prayer, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, the Bible says to believe in your heart and confess with your mouth. Das spricht die Bibel davon, dass du es in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. So then confess it today to somebody sitting next to you. Dann bekenne es der Person, die neben dir sitzt. I receive Jesus today. Ich habe heute Jesus empfangen. Thank you so much, Doron. Danke so sehr, Doron. I'm so excited that they could be here today. Freue mich so sehr, dass sie heute hier sein konnten. Because I want to tell you just a little bit about my background. Ich möchte euch ganz kurz etwas über meinen Hintergrund erzählen. I grew up in New Jersey, which is full of Jews. Ich bin aufgewachsen in New Jersey, wo sehr viele Juden wohnen. All my friends were Jewish. Und all meine Freunde waren Juden. I was the only non-Jew in my friends group. Und ich war die einzige Nicht-Jüdin in meinem Freundeskreis. I had a boyfriend for 4 years. He was Jewish. Und ich hatte einen Freund. Vier Jahre lang. Yeah, he was Jewish. Und er war Jude. And when I became a Christian, als ich Christ wurde, I told my Jewish boyfriend about Jesus, jüdischen Freund über Jesus erzählt, that he is the Messiah, dass er der Messias ist. And I read the Gospels to him out loud. Ich habe ihm laut die Evangelien vorgelesen. Every time we got together. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben. And you know what? He couldn't believe. Und wisst ihr was? Er konnte es It's nicht really glauben. True. There is a veil on his eyes. Es stimmt wirklich. Es ist so ein Schleier vor seinen Augen. And my father, whenever we would watch a film together. Und mein Vater, jedes Mal, wenn wir einen Film zusammen angesehen haben. You know, at the end of a film, there's all the credits. Am Ende des Filmes, da stehen die ganzen Danksagungen. The people who made the movie. Okay, die Menschen, die den Film mitgedreht haben oder produziert haben. And my father would say, look at all those names. Und mein Vater hat immer gesagt, lies dir die ganzen Namen durch. Spielberg. Look at all these Jewish names. Lies dir all diese jüdischen Namen durch. You know, they are God's chosen people. Sie sind Gottes erwähltes Volk. And wherever they go, wherever they settle on the earth, God prospers them. Und wo immer sie sich auf der Erde niederlassen, schenkt Gott ihnen Erfolg und Fruchtbarkeit. Now my husband, on the other hand, mein Mann auf der anderen Seite, his father, sein Vater, who is from Slovakia, der von der Slowakei herkam, whenever he watched movies with Rob, wenn er Filme mit Rob angesehen hat, he had a different attitude. Hat er eine andere Einstellung. Look at all those Jews. Also sieh dir all diese Juden an. They have everything. Die haben alles. And I want to challenge us today. Und ich möchte uns heute herausfordern. From our backgrounds. Von unserem Hintergrund her. We all have strongholds in our lives. Dass wir alle diese Festungen in unserem Leben haben. And these strongholds come from our forefathers. Und diese Festungen, die kommen von unseren Vätern, Vorvätern. And they influence us today. Und die beeinflussen uns auch heute noch. And 2 Corinthians 10 says that 2. Korinther 10 sagt, that the weapons of our warfare are not carnal, but spiritual. Dass die unsere Waffen nicht fleischlich sind, sondern geistig sind. And they are mighty through God who pulls down strongholds. Und die sind mächtig durch Gott, der Festungen zerstört. And if you have an attitude towards Jews, wenn du so eine Einstellung hast gegenüber Juden, this is going against the knowledge of God. Das ist gegen die Kenntnisse Gottes. We come, our whole background, our whole heritage is Jewish. Unser ganzer Hintergrund, unser ganzes Erbe ist jüdisch. Jacob was Israel. Jakob war Israel. We just heard about Jacob last week. Wir haben über Jakob letzte Woche gehört. And we are descendants of Abraham because we believe in the promise. Und wir sind Nachkommen Abrahams, weil wir an die Verheißungen glauben. And so I want to give the Holy Spirit opportunity to pull down strongholds. Ich möchte dem Heiligen Geist Gelegenheit geben, heute Festungen niederzureißen. That we don't hold a grudge against any nation, any people. Dass wir keinen Zorn in uns tragen gegen irgendeine Nation oder irgendein Volk. Now my father had a stronghold against Japanese because he was Korean. Mein Vater, der Koreaner war, hatte so eine Einstellung gegenüber Japanern. Because the Japanese oppressed Korea for many, many years. Die Japaner haben die Korea viele Jahre lang unterdrückt. My father would never buy a Japanese car. Mein Vater würde niemals ein japanisches Auto kaufen. Only German. Nur Deutsche. Or Swedish Volvo. Oder schwedische Autos wie Volvo. Today I have a Toyota. Und heute habe ich einen Toyota. Because I did not take on that stronghold of my parents. Weil ich übernehme diese Festung von meinen Eltern nicht. And so I just want us to be free. I want us to be set free today. Und ich möchte, dass wir heute freigesetzt werden. That we do not we are not cursed because we don't bless God's people. Damit wir nicht verflucht werden, weil wir nicht Gottes Volk segnen. Genesis chapter 12. 1. Mose 12. I will bless those who bless Israel. Ich werde die segnen, die Israel segnen. And I will curse those who curse Israel. Und ich werde die verfluchen, die Israel fluchen. And that's in the word of God. Und das steht im Wort Gottes. And so let us not adapt to the way our parents brought us up. Let us adjust to the truth, to the word of God. Lasst uns nicht nur das übernehmen, was unsere Eltern uns beigebracht haben, sondern lasst uns selbst uns darauf einstellen, was Gott in seinem Wort sagt. Okay, let's pray. Lasst uns beten. Jesus, we want to come before you in humility. Jesus, wir wollen vor dich in Demut kommen. And Jesus, we want to acknowledge that you are a Jew. Wir wollen anerkennen, dass du ein Jude bist. We worship a Jewish God. Wir beten einen jüdischen Gott an. And we are so thankful for this privilege. Und wir sind so dankbar für dieses Privileg. For this amazing heritage we have inherited by grace. Für dieses großartige Erbe, was wir in Gnade antreten dürfen. We were the wild olive branch. Wir waren dieser wilde Olivenzweig. That was grafted in into the true olive tree, which was Israel. Der eingepfropft worden ist in den Ölbaum, Olivenbaum, der Israel darstellt. Abraham, Isaac and Jacob. Abraham, Isaac und Jakob. Joseph and Joseph. Moses and Aaron. Und Moses und Aaron. Those are all our forefathers in the faith. Das sind all unsere Vorväter im Glauben. And we repent. Und wir tun Buße. For any hatred, any prejudice that we may have harbored in our hearts against the Jewish people. Für jeden Hass oder Vorurteile, die wir in unser Herz gelassen haben gegen das jüdische Volk. And we repent for the sins of our forefathers. Und wir tun Buße für die Sünden unserer Vorväter. Forgive us. Vergib uns. Forgive us our ignorance. Vergib uns unsere Ignoranz. Forgive us our intentional sin. Vergib uns unsere nicht beabsichtigte Sünde. And our intentional und unsere beabsichtigten Sünden. And so much of this hatred is because of envy. Und so viel Hass kommt einfach aus dem Neid heraus. Because it's so obvious that you have preserved your people through the centuries. Weil es so offensichtlich ist, dass du dein Volk bewahrt hast durch all die Jahrhunderte. And you have put them in high places. Und dass du sie in hohen Positionen gesetzt hast. You have put them in high places in the arts and in politics. Dass du sie in hohe Positionen gesetzt hast in der Politik und in der Kunst. And you have prospered them and you have made them wealthy. Und du hast sie reich gemacht und hast ihnen Wohlstand geschenkt. And some of our forefathers were jealous. Und manche unserer Vorväter waren eifersüchtig. We want to repent. Und wir wollen Buße tun. On their behalf. An ihrer Stadt. And we want to repent. Und wir wollen Buße tun. For taking on that stronghold, that opinion. Dass wir diese Einstellung, diese Meinung angenommen haben. That goes against the knowledge of God. Die gegen diese Erkenntnisse Gottes. And we take it in captivity. Geht. Wir nehmen sie in Gefangenschaft. And now we want to be obedient. Und wir wollen jetzt gehorsam sein. Take a moment before the Lord. Nimm dir diesen Moment vor dem Herrn. And any people group that you have had prejudice against. Und jede Volksgruppe, gegen die du Vorurteile hattest oder hast. Ask for forgiveness right now. Bitte um Vergebung genau jetzt. Thank you, Father. Danke, Vater. If we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen, du treu und gerecht bist, uns unsere Sünden zu vergeben. Thank you that we can break the cycle of hate and prejudice. Und danke, dass wir diesen Kreislauf von Hass und Vorurteilen durchbrechen können. Right now. Genau jetzt. In our families. In unseren Familien. And we will pass on the biblical values. Und dass wir die biblischen Werte weitergeben werden. To our families. Zu unseren Familien. So that our families would stand under the blessing. Dass unsere Familien unter dem Segen stehen werden. Thank you. Danke. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.